We are just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. Radiohead. Kalle und Nana, Don und Elvira saßen in Kalles aufgeräumten Zimmer. Alle Bücher waren alphabetisch, chronologisch und chaotisch ins Regal einsortiert. Die Schmutzwäsche lag an der Waschmaschine. Die alte Bierdosenpyramide war entfernt und selbst der Aschenbecher war geleert. Schade, dachte Don, hätte es hier immer so ausgesehen, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Nächte auf diesem Sofa verbracht. Nana saß im Schneidersitz auf dem Boden und durchwühlte Kalles Plattensammlung. Sie betrachtete die Cover von Metal-Platten und sah ein wenig angewidert aus. »Und was machen wir heute?«, fragte sie in die Runde. »Wir könnten kegeln gehen«, antwortete Kalle. »Oder wir besuchen einen Swingerclub«, schlug Don vor. »Nein, Don, das machen wir nicht«, rügte ihn Elvira. »Nicht heute. Wir können schwimmen gehen. Ich war noch nie im neuen Aquarius.« Nana schaute von den Platten auf. »Oh ja, planschen und rutschen, in den Wellen baden und saunieren, das gefällt mir. Ich schwimme zwar lieber in Seen und im Meer, aber ich war schon seit Jahren nicht mehr im Schwimmbad. Vielleicht wird es wie in meiner Kindheit.« »Oh ja, Kinder vom Dreier schmeißen, durch die Damendusche laufen oder ins Becken pinkeln, das gefällt mir«, sagte Kalle. »Nimm ihn nicht so ernst, er nimmt sich selbst nicht ernst«, sagte Nana zu Elvira. »Eigentlich ist er ein lieber Kerl, nicht mein Bärchen?« »Genau, mein Knuddelmäuschen.« Don wunderte sich nicht mehr über Kalle, dafür kannte er ihn zu lange. Kalle sah sich suchend in seinem Zimmer um. »Ich habe aber gar keine Badehose.« »Das macht nichts, du siehst auch nackt gut aus«, sagte Nana. »Du hast doch Boxershorts, oder?«, fragte Don. »Als alter Schläger habe ich natürlich Boxershorts«, sagte Kalle. »Schön, dann nimm einfach die, ich mach's genauso.« Elvira leckte sich die Lippen. »Dann brauchen wir noch einen Picknickkorb. Wir können kurz bei mir vorbeifahren. Ich hole mir ein Bikini und packe mein Körbchen mit Sekt, Bananen, Erdbeeren, Vollkornbroten und leckeren Brotaufstrichen.« »Mir reicht ein Picknickkörbchen Größe C zum Naschen«, sagte Don. »Ich hätte lieber Bier und Chips«, sagte Kalle. »Bier und Chips sind kein leichtes Picknick, sondern harte Partykost«, sagte Nana. »Sagt das die Sozialpädagogin in dir?«, fragte Kalle. »Nein, die Frau von Welt. Außerdem schmecken mir deine Küsse nach Erdbeeren und Sekt leckerer«, antwortete Nana und gab ihm einen erfrischenden Kuss. Kalle packte seinen Rucksack mit allem, was er für nötig hielt. Boxershorts, zwei Handtücher, eine Wasserpistole, seine Original-Ray-Ban-Sonnenbrille, sein Moschus-Deo, eine Taucherbrille, eine wasserdichte Digitalarmbanduhr, die er seit Jahren nicht getragen hatte, und eine Beach Boys-Kassette für die Fahrt. »Kalle, wir wollen los. Wenn du noch mehr einpackst, mach das Schwimmbad zu, bevor wir ankommen«, quengelte Nana. »Schimanski, sie hat meinen Plan durchschaut«, sagte Kalle. »Sie ist halt mindestens so clever wie du«, bemerkte Don. Sie stiegen in Kalles Auto und fuhren los. Kalle hatte ein neues Tape-Deck gekauft und voller Stolz schmiss er die Beach Boys-Kassette an. »Everybody goes swimming, swimming, USA«, sang er laut, um sich davon zu überzeugen, dass Schwimmen keine schlechte Idee sein muss. Sie hielten kurz bei Elvira, lange beieinander und fuhren beim Spaßbad vor. »So groß hatte ich es mir nicht vorgestellt«, sagte Kalle. Sie traten durch einen mit Säulen verzierten Eingang und stellten sich an Kasse 3. »Ich habe gerade zu viel Geld, deshalb lade ich euch ein«, sagte Kalle. »So großzügig kenne ich dich gar nicht«, bemerkte Don. Kalle schaute ihn böse an und deutete mit seinen Augen in Nannas Richtung. Don verstand den Wink. »Ich meinte, du hast mir bisher nur mehrere hundert Liter Bier und einige Päckchen Tabak ausgegeben, aber noch keinen Besuch im Schwimmbad. Aber wir waren ja auch noch nie im Schwimmbad.« Kalle sprach mit einer älteren Kassiererin, die früher vermutlich Bademeisterin gewesen war. »Volles Programm. Schwimmen, Sauna und Spaß für 4 Erwachsene, bitte«, sagte er. »Und für einen Gehirntumor«, dachte er. »Kinder und Tumore zahlen nur die Hälfte.« »32 €, bitte.« »Wie? So viel? Das bisschen Geplansche kostet so viel wie meine Wasserrechnung für ein ganzes Jahr? Ich dachte, Sie haben ein Spaßbad. Diese Preise machen keinen Spaß.« »Sie sollten etwas genauer lesen, junger Herr. Dies ist ein Spaß- und Erlebnisbad. Und unsere Eintrittspreise sind kein Spaß, sondern ein Erlebnis.« »Ist das Ihre Standardantwort?« »Nein, meine Standardantwort lautet viel Spaß und viel Vergnügen.« Sie erhielten 4 Eintrittskarten, die sie in einen Automaten steckten, um sich durch ein Drehkreuz quetschen zu können. »Lasst uns zuerst in die Sauna gehen, dann können wir uns anschließend abkühlen«, schlug Nana vor. »Ich gehe nicht in die Sauna. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in der Sauna«, bemerkte Kalle. »Ich auch nicht. Dort ist es doch bestimmt heiß«, sagte Don. »Das passt doch gut, so heiß wie du bist«, sagte Elvira. Sie fühlte sich selbst unwohl bei dem Gedanken, nackt in der Sauna herumzusitzen. Sie hatte es dank Dons Kochkünsten geschafft, 5,5 Kilo zuzunehmen. Trotzdem fühlte sie sich immer noch zu dünn und zu dick. Ihr wurde wieder bewusst, dass ihr Körper das Tagebuch einer unglücklichen Jugend war, jede Narbe eine Seite. In der Sauna würde sie... »Na los, ich will euch nackig sehen«, sagte Nana und zog Kalle sein T-Shirt über den Kopf. Sie schwitzten in der Sauna vor sich hin. Das orange Licht der Sauna verlieh selbst Kalles Körper eine gesunde Hautfarbe. Don wunderte sich darüber, dass gewöhnliche Menschen einfach so nackt beieinander saßen, wie eine Hippie-Kommune beim schamanistischen Ritual in einer Schwitzhütte. Hatten Saunas die Funktion einer spirituellen Reinigung in einer kapitalistischen Welt? Fragte er sich. War Wellness nichts anderes als eine psychedelische Auflösungserfahrung, ein ozeanischer Trip ohne Dämonen, ein Hippie-Sein für Feige? Kalle blickte verstohlen zu Elvira. Sie war dünner, als er gedacht hatte. Ihr mickriger Körper passte kaum zu ihrem lebhaften Kopf mit den großen Augen. Sie war für einen Menschen etwas zu filigran und detailverliebt gearbeitet. Er bemerkte, dass ihre Narben wie Armreifen aussahen. Er fragte sich, wie sich ein so junges Mädchen so oft selbst schneiden konnte. Soll ich sie fragen, ob ihr Berufswunsch Cutterin beim Film ist? Nein, sie war ein außergewöhnlicher Mensch, der es nicht verdient, so mies behandelt zu werden, wie sie es sich vielleicht wünschte. Er konnte Don gut verstehen. Er betrachtete kurz Nana und verstand sich selbst noch besser. Ein Mitarbeiter kam herein und machte einen neuen Aufguss, der nach Orange und Zitrone duftete. Er wedelte die heiße Luft mit einem Handtuch umher. »Puh, das ist mir zu heiß«, bemerkte Don. »Und mir zu albern. Lasst uns unter die Wasserfalldusche gehen«, schlug Kalle vor. Die Frauen liefen vor und stellten sich kreischend unter die Dusche. Kalle lachte. »Hör dir das an, Don. So sind die Frauen. Ein bisschen lauwarmes Wasser und schon kreischen sie.« Er ging mit stolz geschwellter Brust unter die Dusche und grunzte, als ihm das kalte Wasser entgegenplatterte. Elvira tuschelte Don etwas ins Ohr. »Wir müssen noch kurz in die Dampfsauna. Elvira will mir etwas zeigen«, sagte Don. Sie fasste seine Hand und führte ihn ab. »Wahrscheinlich will sie ihm zeigen, wie man den Dampf ablässt«, kommentierte Kalle. »Das musst du mir heute auch noch zeigen. Aber erstmal gehen wir in den Whirlpool. Ich möchte ein wenig durchgewirbelt werden.« Kalle und Nana legten sich in den Whirlpool. Nana legte ihren Arm um Kalle. Mit einem Finger fuhr sie an seinen Tätowierungen entlang. Er starrte auf die blubbernden Bläschen und erfreute sich an den seltsamen Attraktionen einer sinnfreien Existenz. Er überlegte sich für einen kurzen Moment, ob er mit einem Finger an den Wachstumsnarben ihres Pos entlangfahren sollte. Die Zeit verging schnell, und später stiegen auch Don und Elvira merkwürdig grinsend in den Whirlpool. Im Badebereich roch es nach Chlor, Kinderurin und Sonnenmilch. Kinder schrien, Wasser platschte. Auf den blauen Fliesen lag eine Portion Pommes mit Ketchup verteilt, die im aseptischen Neonlicht giftig aussah. Zwei Jungen schwenkten ein Mädchen, um es bei 12 ins Becken zu werfen. Überall herrschte Trubel. »Wollen wir uns draußen in die Sonne legen? Ich bin noch zu entspannt für dieses Chaos«, sagte Don. »Gute Idee«, bekräftigte ihn Elvira. Sie schwamm durch ein Becken ins Freie. »Kalle, kannst du unsere Handtücher holen?«, fragte ihn Nana. »Mach ich gerne.« »Und vergiss bitte die Sonnenmilch nicht«, sagte Nana. »Dann kannst du auch gleich unseren Picknickkorb mitbringen. Ich gebe dir meine Schlüssel«, fügte Elvira hinzu. Kalle strackste los. Als er zurückkam, lagen Elvira, Nana und Don entspannt auf der Wiese und dösten. Nana lag rücklings in der Sonne und sang ein Lied vor sich hin. »I'm a big, big things in a big, big bums. It's not a big, big things if you bums me. But I do do things that I do do will bums you much, bums you much.« Kalle setzte sich neben sie und zog mit einem Fingerkreis um ihren Bauchnabel. Elvira packte den Korb aus und verteilte das Essen. »Eine Banane für Nana, Erdbeeren und Sekt für uns alle und Kalle, für dich habe ich ein Bier eingepackt.« »Ein Bier? Oh, wie fein. Danke.« »Und für mich?«, fragte Don. »Dir habe ich einen Kuss mitgebracht.« Don beobachtete Nana durch seine verspiegelte Sonnenbrille, wie sie ihre Banane aß. Er hatte nach langjährigen Beobachtungen die These aufgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Essen von Bananen gab. »Schatzi, cremst du mich ein?«, fragte Nana. »Na klar, Mausi.« Kalle cremte ihr langsam und sanft den Rücken ein. Als er bei dem Po ankam, sagte Nana, »Nein, dort bitte nicht, aber meine Beine kannst du auch eincremen.« »Ja, genau, und jetzt meine Füße.« »Danke, Bärchen. Gib mir noch einen Kuss, dann bin ich glücklich.« Kalle gab ihr ein Küsschen auf den Mund. »Das kannst du besser, denk an letzte Nacht.« »Willst du jetzt wirklich dort geküsst werden, wo ich dich letzte Nacht geküsst habe?« »Spinner«, sagte sie und gab ihm einen Zungenkuss. Sie lagen auf der Wiese und verbrannten langsam und genüsslich in der Sommersonne. »Elfi, wollen wir eine Runde schwimmen gehen?«, fragte Nana. »Ich bin dabei.« Sie gingen und Kalle und Don blieben auf der Wiese liegen. Kalle blickte den beiden Frauen nach und wunderte sich darüber, dass sie aus der Entfernung ganz gewöhnlich aussahen. Er legte sich auf seinen Rücken und sprach in den blauen Himmel. »Ich mag Badeanstalten. Keine Schminke, keine Fassade, krumme Beine, Schwangerschaftsnarben, Fettpölsterchen und Knasttätowierungen. Man sieht Menschen, wie der liebe Dingsbums sie geschaffen hat. Don, wir sind hier am ehrlichsten Ort der Welt. Apropos ehrlich, irgendwie habe ich es mir anders vorgestellt. Ich auch, antwortete Don. Aber es ist in Ordnung. Ja, das ist es. Irgendwie auch schön. Ja. Genau, es ist schon okay. Exakt. Es hat was. Ja, irgendwas hat es. Genau, Schatzi. Recht hast du, mein Knuddelbärchen. Ja, wir haben bekommen, was wir verdienen. Don, früher waren wir Helden. Kalle, wir waren ein Mythos. Und jetzt? Jetzt steht ein einzelnes Bier zwischen uns. Jetzt sind wir Helden für zwei Frauen. Warum auch nicht? Warum nicht doch? In den letzten Jahren habe ich immer öfter erfahren, dass es unfair ist, jede Nacht eine andere Frau zu beglücken. Ich bin abends unterwegs, lerne ein hübsches Mädchen kennen, wir tanzen, lachen und verbringen die Nacht miteinander. Kalle unterbrach. Raider heißt jetzt Twix, die Zeit vergeht wie nix. Und trank. Don fuhr fort. Die ganze Zeit habe ich ein Ideal vor mir und am nächsten Morgen wache ich neben mir auf und bemerke, dass ein Mensch neben mir liegt, dem ich so nicht gerecht werden kann. Manchmal fragte ich mich, wer ist die Frau neben mir im Bett? Manchmal wünschte ich mir am nächsten Morgen, dass sich die Frau, die neben mir lag, auflösen würde. Das Kondom ist der gläserne Schuh unserer Generation. Don, was willst du damit sagen? Ganz einfach. Cinderella tanzte eine Nacht mit dem gläsernen Schuh auf einer wilden Party. Dann verschwand sie und schmiss ihn weg. So ist es mit Kondomen. Man hat Sex zusammen und übrig bleibt nur ein gläsernes Kondom. Irgendwann hat man genug von diesem Spiel. Wir hätten nicht immer so weitermachen können. Das stimmt, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es auch so nicht lange weitergehen wird. Ja, alles ist vergänglich wie ein Himbeerkuchen. Und auch Liebe ist immer das, was man daraus macht, ein Himbeerkuchen. Solange er lecker ist, ist alles Paletti. Das meine ich nicht. Wir müssen uns mal unterhalten. Das machen wir doch gerade. Don blickte in den blauen Himmel und verliebte sich in einen Gedanken, den er gerade hatte. Das Schönste an der Jugend ist, dass sie so schnell vorbeigeht. Und das Schönste am Erwachsensein ist, dass man es meistens gar nicht bemerkt. Ich würde alles noch einmal genauso machen. Kalle blickte in den blauen Himmel, den er nicht trüben wollte. Spinnst du? Ach ja, ich erinnere mich. Ja, Kalle, ich bin ein großer Spinner und werde es immer bleiben. Deswegen habe ich dich als meinen Freund ausgewählt. Und auch daran wird sich nichts ändern. Das sehe ich auch so. Lass uns warten, bis unsere Zerstreuung zurückkehrt. Zur gleichen Zeit saßen Nana und Elvira im Whirlpool. Elfi, findest du meinen Kalle auch so niedlich? Nur wenn er betrunken ist, wird er mir manchmal zu zynisch. Wie? Es gibt Kalle auch in nüchtern? Wenn wir alleine sind, ist er meistens nüchtern. Nur manchmal trinken wir eine Flasche Sekt zusammen. Er ist so unerfahren und tollpatschig, fast wie mein erster Freund. An Don schätze ich seine Erfahrung. Er hat ein paar Tricks und Kniffe drauf, die mich süchtig nach ihm machen. Und er kann toll malen. Außerdem sind wir uns sehr ähnlich. Ich glaube, er ist auch ein kleiner Borderliner, nur weiß er es noch nicht. Aber seine Vergangenheit finde ich anstrengend, besonders wenn ich mit ihm Hand in Hand durch die Stadt gehe. Überall wird er gegrüßt und angelächelt. Ich weiß nicht, ob die Mädchen über mich lachen, weil ich mit Don zusammen bin, oder ob sie sich mit mir freuen. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir die Stadt wechseln würden. Dann wechselt lieber gleich das Land. Ich bin mir sicher, dass es hier bald kalt werden wird. Eisig kalt. Du hast recht. Vielleicht sollten wir der Sonne entgegenziehen. Don werde ich schon überzeugen können. Als schöne Frau habe ich die besseren Argumente. Die haben wir sowieso. Wenn ich mir die Lebensweisheiten und Partyplattitüden von den beiden anhöre, dann bin ich froh, eine Frau zu sein. Männer sehen nicht so schön aus wie wir. Und deswegen müssen sie sich Bestätigung holen, indem sie vermeintlich witzige Dinge sagen und nutzloses Wissen sammeln. Ja, Männer bleiben kleine Jungs, besonders mein Don John. Mein Kalle auch. Unter Männern wirken sie stark, aber sobald sie mit einer Frau alleine sind, werden sie wieder zum kleinen, nach Aufmerksamkeit lechzenden Jungen. Aber wir lassen die beiden lieber in dem Glauben, dass sie das starke Geschlecht sind. Ich schaue mir dieses amüsante Spielchen ganz gerne an. Du hattest schon viele Freunde, oder? Ja, einige. Schade, dass ich dich nicht früher kennengelernt habe. Vielleicht hätten wir ähnliche Storys wie die beiden erlebt. Du kennst mich doch. In der Psychiatrie habe ich eine Zigarette auf dem Raucherhoch von dir geschnurrt. Du warst in der Psychiatrie? Ja, allerdings als Patientin. Du warst doch Praktikantin, oder? Ja, stimmt. Ich glaube, ich erinnere mich ganz dunkel an dich. Tut mir leid, aber mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Das macht nichts. Ich war nicht gerade in Höchststimmung, als wir uns trafen. Ach, das bin ich derzeit auch nicht. Du weißt schon, wegen Kalle. Wegen Kalle? Macht er irgendwas Schlimmes? Weißt du noch nichts von Kalles Krankheit? Hat er es Don immer noch nicht erzählt? Nein. Welche Krankheit? Kalle hat einen Gehirntumor. Er wird daran sterben. Elvira schaute sie fragend an. Es war kein Moment zum Scherzen. Es fehlte die Pointe. Also erzählte sie die Wahrheit. Elvira schluchzte. Jetzt fang bitte nicht an zu heulen. Eigentlich müsstest du mich trösten. Ich weiß selbst nicht, wie ich es aushalte. Tu mir bitte einen Gefallen, sag Don nichts davon. Kalle möchte es ihm unbedingt selbst erzählen. Er hat bisher nur nicht den passenden Zeitpunkt gefunden. Tut mir leid, ich fand es richtig, dass ich es dir heute erzähle. Mit Kalle kann ich darüber nicht sprechen. Sie wischte Elvira die Tränen so liebevoll aus dem Gesicht, als wären es ihre eigenen. Die beiden schauten sich kurz in die Augen und fühlten, dass sie ein Geheimnis verband. Elvira tauchte im Whirlpool unter und streckte die Beine in die Luft. Scheiße, dachte sie. Warum passiert sowas ausgerechnet mir immer wieder? Schon wieder muss ich eine Rolle spielen, die ich nicht spielen will. Gut, dann spiele ich eben für Don und Kalle die fröhliche Elvira, wenn es nicht anders geht. Auch das halte ich aus. Sie ließ ihre Beine ins Wasser planschen und tauchte auf. Okay, ich behalte es für mich, sagte Elvira auf eine gesprungene Kachel starrend. Nana fasste Elvira ans Kinn und drehte ihren Kopf zu ihr. Elvira, schau mir in die Augen und schwör mir, dass du Don nichts sagen wirst. Das ist mir wichtig. Elvira blickte in ihre mit Tränen gefüllten Augen. Lass mich los. Sie ließ ihre Arme auf und nieder ins Wasser planschen, sodass Nana loslassen musste. Nana, komm bitte klar, ich will das alles nicht hören. Halt mich bitte raus aus deinen Spielchen. Ich habe in den letzten Jahren mehr Bullshit erlebt, als du dir vorstellen kannst. Schau mich an. Sie zeigte ihre zerschnittenen Unterarme. Sehe ich so aus, als ob ich dir helfen könnte? Nana schaute in den Whirlpool und schluchzte. Das wollte ich nicht. Elfie, es tut mir leid. Ich weiß selbst nicht, was ich machen soll. Ich liebe Kalle. Wir frühstücken zusammen, wir schlafen zusammen. Ich stelle mir vor, wie wir mit unseren Enkelkindern zusammen Weihnachten feiern. Und dann sagt er mir, dass in ein paar Monaten Schluss ist. Aus und vorbei. Und alles läuft weiter wie bisher. Ich kann nicht mehr. Ich weiß, dass du mir nicht helfen kannst. Keiner kann das, aber ich ertrage diese verdammte Einsamkeit nicht mehr. Es tut mir leid, ich wollte das alles nicht. Elvira merkte nicht, dass sie die Rolle einer Erwachsenen spielen musste. Für diesen Moment hatte sie keine Rolle und kein Spiel parat und auch keine Antwort. Sie umarmte Nana und streichelte zärtlich über ihre nassen Haare. Sie spürte, wie Nana bei jedem Schluchzer leicht zusammenzuckte. Wie beim Kiffen, dachte sie, ein kurzer Moment wird unendlich lang. Plötzlich richtete sich Nana auf und sie starrten sich kurz und intensiv an. Danke, sagte Nana. Elfie, sag mal, habt ihr es vorhin wirklich in der Dampfsauna getrieben? Elvira lächelte verschmitzt und spritzte Nana ins Gesicht. Sie spritzte zurück. Dann hielt sie Elvira an den dünnen Arm fest und sagte, »Komm, wir brauchen jetzt einen kalten Wasserfall.« Sie rannten zur Wasserfalldusche und schrien laut, als sie sich unter den kalten Strahl stellten. »Lass uns zurückgehen«, schlug Elvira vor. Sie füllten ihre Hände mit Wasser, liefen zu den beiden und spritzten sie mit kaltem Wasser nass. »Lass uns einen Wettbewerb machen, wer sich länger unter Wasser küssen kann«, schlug Elvira vor und nahm Don an die Hand. »Schöne Idee, das habe ich schon seit 10 Jahren nicht mehr gemacht«, sagte Nana und zerrte Kalle hoch. Sie liefen ins nächstgelegene Becken, sprangen hinein und umarmten sich. 1, 2, 9,5, los! Sie tauchten unter, die Frauen umklammerten mit ihren Beinen die Männer. Die beiden Paare ließen sich auf den Grund des Beckens sinken. Sie küssten sich mit geschlossenen Augen. Kalle und Don öffneten kurz ihre Augen, um zu sehen, wie es steht. Verschwommen konnten sie sich unter Wasser anschauen. Kalle drückte auf die Taschen seiner Boxershorts und verursachte eine Riesenblase. Sie prusteten los. Luftblasen stiegen auf und beide Paare tauchten gemeinsam wieder auf. »Und nun gehen wir rutschen«, schlug Nana vor. Sie liefen gemeinsam zur Treppe der Rutsche und stiegen hinauf. Kinder drängelten an ihnen vorbei, um schneller zur Rutsche zu gelangen. Kalle drehte sich um. Als die nächsten Kinder nahten, plusterte er sich auf, zeigte seine tätowierten Arme und rief laut »Buh«. Einige Kinder drängelten sich schnell wieder die Treppe hinunter. Sie standen am Eingang der Rutsche. Grünes Licht leuchtete auf und sie rutschten gemeinsam los. Elvira vorne, dann Don, dann Nana, dann Kalle. Nana stoppte Kalle in der Röhre der Rutsche, indem sie ihre Hände gegen den Rand drückte. »Jetzt hab ich dich«, sagte sie. »Du kommst erst weiter, wenn du mir einen Kuss gibst.« Sie küssten sich. Ein nachrutschendes Kind prallte in Kalles Rücken. Er biss sich auf die Zunge und sie wurden die Rutsche hinuntergerissen. Unten angekommen, betrachtete Nana zuerst Kalle und dann das 10-Meter-Brett. »Schau mal, das 10-Meter-Brett. Du bist doch mutig, oder? Würdest du für mich runterspringen?« fragte sie und streichelte seinen Rücken. »Na klar. Für dich würde ich sogar vom Eiffelturm springen.« »Schön, machst du's auch?« »Wir sind ja nicht in Paris.« »Nein, ich meine vom 10-Meter-Brett.« »Springst du mit?« »Nö, ich springe hier ins warme Wasser und bewundere dich.« »Pflegst du mich, wenn ich daneben springe, mir das Rückgrat breche und keinen Ständer mehr bekomme?« »Spinner, natürlich nicht«, sagte sie und küsste ihn. »Na los«, trieb sie ihn an, »ich küsse die beiden Helden.« Kalle ging langsam und bedächtig zum 10-Meter-Turm. Er verspürte einen leichten Ärger. Warum hatte er zugesagt? Hatte er nicht immer schon Angst vorm Springen gehabt? Er stieg Stufe um Stufe empor und bemühte sich dabei, eine gute Figur zu machen. Außerdem hielt er es für kompletten Blödsinn, ohne Grund aus so einer Höhe zu springen. Warum nur? Von hier oben sahen die Menschen viel kleiner aus. Erdbasis an Major Kalle. Kannst du mich hören? Major Kalle an Erde. Neben der dunklen Seite des Mondes liegt die blaue Erde. Und weil sie so blau ist, tönt sie mich an. Warum nicht? Er hatte nichts zu verlieren. Das Herz ging ihm wie verrückt. Ja, ich will, sagte er. Ja, ich will, ja. Er zitterte auf dem Plateau, machte keine gute Figur, schaute kurz nach unten und atmete tief ein. Da ergreift sie ihm die Seele mit Himmelsgewalt und es blitzt aus den Augen ihm kühn. Und er sieht erröten die schöne Gestalt und sieht sie verbleichen und sinken hin. Da treibt sie ihn, den köstlichen Preis zu erwerben und stürzt hinunter auf Leben und Sterben. Der Luftzug raubte ihm den Atem. Adrenalin schoss durch seinen Körper. Müsste jetzt nicht mein Leben an mir vorbeiziehen? Fragte er sich. Dann hatte er die Vision eines Bauchklatschers, aufgeplatzter Oberkörper, Innereien und schreiende Kinder. Er schlug auf und seine Fußsohlen schmerzten. Er tauchte. Unter Wasser war alles ruhig. Nach oben schwimmen, dachte er. Oder einfach unten bleiben und nie wieder auftauchen. Er erinnerte sich, wie er seinen Bruder bewunderte, der schon mit 10 Jahren vom 10-Meter-Brett gesprungen war. Kalle hatte sich nicht einmal in die Loopingbahn auf dem Rummel getraut. Hatte er eine Liste von noch zu erledigen Dingen? Einmal vom 10-Meter-Brett springen, abgehakt. Dank Nana. Danke, Nana. Ein Grund zum Auftauchen. Er tauchte auf und sah Nana applaudierend am Rand des Beckens stehen. Er schwamm zu ihr, gab ihr die Hand, zerrte sie ins Wasser und küsste sie. Er bemerkte, dass es Dinge gab, die man nicht oft genug erledigen konnte. Don und Elvira hatten sich in die Sonne verzogen. Sie aßen die letzten Erdbeeren und Bananen, schlabberten Sekt aus ihren Bauchnabeln und fanden das Öse nicht komisch. Kalle und Nana kamen händchenhaltend vorbei. »Wir wollen fahren. Kommt ihr mit?« fragte Kalle. »Ja, gerne. Ich habe schon einen Sonnenbrand«, antwortete Elvira. »Steht dir gut«, sagte Nana. Sie gingen zu den Umkleidekabinen. »Gehen wir in die Familienumkleide? Ich bin noch feucht und würde von dir gerne trocken gerubbelt werden«, hauchte Elvira in Dons Ohr, nicht leise genug. »Wow, ich dachte, so billige Anmachen kommen nur von Don«, sagte Kalle. Nun mischte sich auch Nana ein. »Nein, Kalle, das kann ich auch. Hilfst du mir beim Bikini ausziehen? Ich glaube, alleine schaffe ich das nicht mehr.« »Natürlich, ich finde dich zum Ausziehen anziehend.« Beim Herausgehen schaute sie die Kassiererin fröhlich an und sagte, »Na, ihr Süßen, ihr wart ja doch mehrere Stunden hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Erlebnisse und beehrt uns bald wieder im Spaß- und Erlebnisbad Aquaris.« Blub, blub, weg waren sie.